Ich schreib mit Blut diesen Text, ich hoffe, du merkst das. Die einzige, von der ich jemals was gelernt hab. Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Selbst dass du von diesem Drogenscheiß erfahren hast. Schönheit ist vergänglich, ich behaupte das Gegenteil. Denn Mama bleibt die schönste Frau hier auf Lebenszeit. Du warst immer da, als ich dich gebraucht hab. Der einzige Mensch, dem ich alles anvertraut hab. Dir ist egal, ob ich hart oder weich bin, arm oder reich bin, für dich bin ich nur dein Kind. Es war schon immer so, so ein großes Herz hat keine andere Frau, du bist mir so viel wert. Du hast deinen Sohn ernährt und das sind keine Sprüche. Du kochst auch besser als jede 5-Sterne-Küche. Du bist für mich die schönste Frau auf dieser Welt. Mein Licht, das ich brauch, ich verlaufe mich so schnell. Und wenn du möchtest, hol ich dir jeden Stern vom Himmel. Kein Weg ist mir zu weit, guck, ich springe nur für dich in jeden Abgrund dieser Erde, weil ich weiß, du würdest dasselbe tun. Mama, wenn du möchtest, hol ich dir jeden Stern vom Himmel. Kein Weg ist mir zu weit, guck, ich springe nur für dich in jeden Abgrund dieser Erde, weil ich weiß, du würdest dasselbe tun, Mama. Plötzlich bist du krank geworden, ich dachte, ich bring mich um. Für dich hab ich den Song geschrieben, für immer jung. Und sei nicht traurig, Kopf hoch, wir schaffen das. Und nächsten Sommer chillen wir auf der Terrasse ab. Alles wird gut, du bleibst eine starke Frau, haargenau. Ich bin da, also hab Vertrauen. Du weißt genau, ich hab dich nie im Stich gelassen. Soll ich dir mal was sagen? Ich wurde durch dich erwachsen. Und schau dir Serjan an, er wird bald Geschäftsmann. Trotzdem keine Disco, Arschkarte, Pechmann. Ich mach nur Spaß, Mama, du kennst mich. Und geh ich auch manchmal zu weit, bremst mich. Denk nicht, dass ich dich jemals allein lass. Ich weiß, unser Leben war nicht einfach. Ich liebe dich, ich würde alles für dich tun. Für dich geb ich mein letztes Hemd und den Ruhm, Mama. Und wenn du möchtest, hol ich dir jeden Stern vom Himmel. Kein Weg ist mir zu weit, guck, ich springe nur für dich in jeden Abgrund dieser Erde, weil ich weiß, du würdest dasselbe tun. Mama, wenn du möchtest, hol ich dir jeden Stern vom Himmel. Kein Weg ist mir zu weit, guck, ich springe nur für dich in jeden Abgrund dieser Erde, weil ich weiß, du würdest dasselbe tun, Mama. Und wenn du möchtest, hol ich dir jeden Stern vom Himmel. Kein Weg ist mir zu weit, guck, ich springe nur für dich in jeden Abgrund dieser Erde, weil ich weiß, du würdest dasselbe tun. Mama, wenn du möchtest, hol ich dir jeden Stern vom Himmel. Kein Weg ist mir zu weit, guck, ich springe nur für dich in jeden Abgrund dieser Erde, weil ich weiß, du würdest dasselbe tun, Mama.